Wer Facebook nutzt, teilt der Welt eine ganze Menge über sich mit und das geht jetzt noch übersichtlicher als bisher. Seit heute können Nutzer ihr ganzes Leben in einer Leiste eintragen. Chronik heißt die neue Funktion und sie hat im Vorfeld bei Datenschützern für blankes Entsetzen gesorgt. Jo Barger beschäftigt sich beim Computermagazin CT mit Facebook. Guten Tag, Herr Barger. Hallo. Ja, Herr Barger, vorhin habe ich bei Facebook nachgeschaut und die neue Funktion zumindest auf Anhieb noch nicht gefunden. Wo ist sie denn versteckt? Ja, bis jetzt muss ich sie mir quasi erst freischalten und dann erst sehe ich sie in meinem Profil. Und wenn ich sie dann gefunden habe, wie funktioniert sie? Letztlich ist es erstmal nichts anderes als eine andere grafische Aufarbeitung dessen, was ich sowieso schon von mir gegeben habe. Ich habe ja bisher auch eine Timeline gehabt, die sieht aber einfach eher ein bisschen langweilig aus. Und das Neue, das sieht halt sehr schön aus. Das Ganze ist in einem Zeitstrahl, das ist grafisch sehr schön aufbereitet. Und ich komme auch besser an Sachen dran, die ich vor längerer Zeit von mir gegeben habe. Also bisher musste man da ja ewig runterscrollen. Und wenn ich jetzt sehen will, was habe ich denn im Sommer 2008 gesagt, sind es zwei Klicks auf 2008. Und dann kann ich nochmal in den Sommer scrollen und ich sehe dann ganz schön, was ich dort von mir gegeben habe. Nun soll das ja vielleicht nicht jeder sehen. Kann ich denn die Sichtbarkeit meiner Einträge in dieser Chronik beschränken, vielleicht auch einzeln, dass zum Beispiel die großen Feste nicht für jeden sichtbar sind? Ja, die Datenschutzeinstellungen, die gelten wie bisher. Das ist ja letztlich auch nur eine andere Sicht auf dessen, was ich sowieso schon in Facebook drinstehen habe zunächst mal. Also was ich an meine Freunde freigegeben habe, das bekommen auch nach wie vor die nur zu Gesicht. Und genauso kann ich auch zukünftig sagen, das hier ist nur für meine Arbeitskollegen und das nächste, was weiß ich, das darf auch die gesamte Öffentlichkeit sehen. Hat Facebook damit auf Datenschutzbedenken reagiert oder hat das Entsetzen bei Datenschützern noch andere Hintergründe? Zunächst mal, also so eine Funktion, also sowas, dass man online posten kann, ich denke, da braucht man schon irgendwie eine Einstellungsmöglichkeit, wohin man das postet. Also ich denke, sowas kann man heutzutage nicht mehr freischalten, ohne in irgendeiner Form die Adressaten einschränken zu können. Ich denke, die Datenschützer werden eher entsetzt worden sein über eine andere Funktion, die jetzt auch im Rahmen mit dieser Chronik halt dazugekommen ist. Das nennt sich Frictionless Sharing. Und da kann ich halt Drittanbieterdiensten erlauben, Dinge wie alltägliche Verrichtungen, die ich mache, automatisch an Facebook posten zu können. Also zum Beispiel, was ich für Musik höre, aber auch was ich für Artikel in Zeitschriften lese oder zum Beispiel, welche Kochrezepte ich abrufe. Da ist ja eine Werbeflut vermutlich vorprogrammiert. Wird es noch weiter genutzt oder ist zu befürchten, dass es noch weiter genutzt wird? Naja, also je mehr ich von mir in Facebook preisgebe, ich meine, das Ganze ist natürlich freiwillig, ich muss das nicht nutzen, aber je mehr ich Facebook von mir sage, desto mehr weiß Facebook von mir, desto genauer kann Facebook und Werbedienstleister, die Facebook nutzen als Plattform, desto genauer können die ihre Werbung auf mich zuschneiden. Zu welchem Umgang raten Sie denn? Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt diese Chronik gerne nutzen möchte? Zunächst mal, es ist man hat keine Wahl, die Chronik zu nutzen. Also früher oder später werden alle Accounts auf die Chronik umgeschaltet. Also die kommt auf jeden Fall. Was Facebook betrifft, gilt zunächst mal ganz grundsätzlich erstmal nur Dinge halt zu posten, die ich auch einem Dritten auf der Straße sagen würde, jemandem Fremden, den ich nicht kenne. Und ansonsten mal Dinge halt, die dann ein bisschen intimer sind oder so, dann wirklich ganz genau die Kreise auswählen, an die ich das poste. Sind denn die Datenschutzbedenken aus Ihrer Sicht übertrieben oder ist das durchaus berechtigt, davor zu warnen? Also was diese Chronik betrifft, finde ich zunächst mal, gibt sie dem Benutzer auch ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Also man kann auch als Benutzer genauer sehen, was habe ich denn eigentlich jetzt in den letzten Jahren so von mir gegeben. Das ist im Grunde auch pro Datenschutz, wenn man so will. Also man sieht, was man gemacht hat und kann es dann ja auch löschen. Insofern finde ich das, was das betrifft, nicht so kritisch. Was dieses Frictionless Sharing, dieses reibungslose Teilen betrifft, wird man erstmal sehen, wie oft die Nutzer das überhaupt einsetzen. Also grundsätzlich ist das jetzt erstmal so ein Mittel zur Totalüberwachung.